Erster Manasse war 12 Jahre alt. Er wurde König. Er regierte 55 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Hefzeba. Zweiter, er tat schlechte Dinge. Gott gefiel das nicht. Er machte es wie die fremden Völker. Gott hatte diese Völker vertrieben. Dritter, er baute die hohen Orte wieder auf. Sein Vater Hiskia hatte sie zerstört. Er baute Altäre für Baal. Er betete die Sterne an. Vierter, er baute Altäre im Haus von Gott. Gott hatte gesagt, in Jerusalem ist mein Name. Fünfter, er baute Altäre für die Sterne. Er baute sie in den Höfen vom Tempel. Sechster, er opferte seinen Sohn im Feuer. Er nutzte Zauberei und Wahrsagerei. Er fragte Geister. Er machte Gott sehr wütend. Siebter, er stellte eine Figur im Tempel auf. Gott hatte zu David und Salomo gesprochen. Gott sagte, dieser Tempel ist mein Haus. Achter, Gott wollte das Volk Israel nicht vertreiben. Sie sollten seine Regeln halten. Mose hatte ihnen diese Regeln gegeben. Neunter, aber das Volk hörte nicht zu. Manasse verführte sie zum Bösen. Sie waren schlimmer als die alten Völker. Zehnter, Gott sprach durch seine Propheten. Elfter, König Manasse hat sehr böse Dinge getan. Er war schlimmer als die Amoriter. Er brachte Juda zur Sünde. Zwölfter, Gott sagt, ich bringe Unglück über Jerusalem. Wer das hört, bekommt große Angst. Dreizehnter, ich werde Jerusalem prüfen. Ich mache Jerusalem sauber wie eine Schüssel. Dann drehe ich sie um. Vierzehnter, ich verlasse mein Volk. Ich gebe sie ihren Feinden. Die Feinde nehmen alles weg. Fünfzehnter, sie haben böse Dinge getan. Sie machen mich seit Ägypten wütend. Das tun sie bis heute. Sechzehnter, Manasse tötete viele unschuldige Menschen. Ganz Jerusalem war voll mit Blut. Er tat viele Sünden gegen Gott. Siebzehntes, mehr über Manasse steht in einem anderen Buch. Es ist das Buch der Könige von Juda. Achtzehnter, Manasse starb und wurde begraben. Er liegt im Garten von Ossa. Sein Sohn Amon wurde König. Neunzehnter, Amon war 22 Jahre alt. Er regierte 2 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Mesulemet. Zwanzigster, er tat schlechte Dinge vor Gott. Er war wie sein Vater Manasse. 21. Er lebte wie sein Vater. Er diente den falschen Göttern. Er betete sie an. 22. Er verließ Gott. Er ging nicht den Weg von Gott. 23. Die Diener von Amon machten einen Plan. Sie töteten den König in seinem Haus. 24. Das Volk tötete die Mörder. Dann machten sie Josia zum König. Josia war der Sohn von Amon. 25. Mehr über Amon steht in einem anderen Buch. Es ist das Buch der Könige von Juda. 26. Mann begrub ihn im Garten von Ossa. Sein Sohn Josia wurde der neue König.